Sieg. Der schöpferische Geist wird siegen. Wir sagten, dass Andes, Anti, Antu, Sonne und auch Anda, Mensch bedeutet. Die alte Sonne und der alte Mensch, die schwarze Sonne und der Divya, der Siddha. Die Riesen versinken in den Bergen, in der Materie, im Felsen, zusammen mit der Ankunft der neuen Sonne und dem Verschwinden des Er, der alten Sonne, das Licht des Vril, des geistigen Strahls. Zusammen mit der Verfinsterung und Materialisierung dieses Sternes Gerda. Und was im Berge gefesselt wird, sich ausdrückt, ist die Rune Mann und die Rune Ür. So habe ich die Riesen gesehen. Der auf der rechten Seite hatte die Arme nach oben ausgebreitet, der auf der linken Seite stand gebeugt mit herabhängenden Armen. Das Leben und der Tod innerhalb der Erde des Demiurg, die Gestalt des Divya, des Urmenschen, wird diesem durch die Rune zugeordnet. Sie ist es, die sich hier einprägt. Nun befindet sie sich im Mineral vielleicht als unerreichbares Streben. Äußerlich wird sie als völlig misslungener Versuch vom Demiurg kopiert und abgebildet wie ein Affe oder ein Neandertaler. Und der Körper mit zwei Armen, zwei Beinen, einem Kopf, fünf Fingern ist nur eine Maschine, ein vom Demiurg Jehova nachgebildeter Archetypus, der durch seine Atmung in sein rückläufiges Universum projiziert wird. Um mit jener Maschine in dieser dichten Welt zu arbeiten, braucht sein schlechter Plagiator nicht herabzusteigen. Es genügt dazu jener Goyim, jener Neandertaler mit seiner langsamen und unmöglichen Evolution wie Involution durch Äonen von Zeiten und furchtbaren Katastrophen. Wer ihn benutzt, hat keine Eile. In Wirklichkeit spielt er, tanzend in seiner Maya-Illusion. Doch hier geschieht etwas Ungeheures, außerhalb des Traumes dieses teuflischen Spielers. Jemand ist in diesem Kreis der Kreise durch irgendeine Tür, einen Spalt oder vielleicht durch ein schmales Fenster eingedrungen. Die Tür oder das Fenster der Venus oder aber durch einen Klick der Sinne. Ein Besiegter oder ein Held, von einem völlig verschiedenen Universum kommend, das hyperboreische himmlische Original derjenigen Gestalt mitbringend, die der Demiurg verfälschte, und die Macht der Runen kommt herunter auf diese Welt, dem ganzen Prozess der mechanischen Wiederholung ein anderes Aussehen und eine andere Richtung zu geben, die Materie abzulösen, sie verwandelnd, eine Veränderung herbeiführend, die den inneren Kern des tektonischen Feuers erreicht. Damit tritt er in den totalen Krieg gegen Jehova, seiner ewigen Wiederkehr und seinen Archetypen ein. Man hat deshalb gesagt, dass der Held Luzifer oder Luzibel in diese Welt eingetreten sei, mit dem Kopf, Kopf oder Krone des Kometen Venus, auf den Nordpol fallend. Und dort verblieb er gefesselt. Es ist Wotan, der sich am Baume Yggdrasil, der des Schreckens kreuzigte, an der Irrmann Sul. Sich nach 9 Nächten befreiend, als er die Runen, die Macht der Runen, wiedererlangte. Seine Tat wirkt sich positiv in allen Universen aus. Eine Macht, die ursprünglich einer anderen Welt gehörte und dort geraubt wurde. Die durch das Fenster der Venus eintraten, taten dies vielleicht, um eine Macht wiederzuerlangen, die entwendet oder verfälscht worden war, ein Gral. Es ist ein Krieg zwischen mehreren gleichzeitigen Welten unter Wesen gegensätzlicher Herkunft, zwischen dieser und einer anderen Materie. Die Katara sahen dies viel einfacher wie Manes. Vom fünften Himmel an abwärts, sagten sie, dringt eine seltsame und bösartige Macht ein, um die Schöpfung zu verändern, sie zu vermischen und teuflisch zu machen, der satanische Demiurg, Jehova. Die Katara glaubten, dass es nicht möglich sei, dass ein göttlicher Geist von sehr hohem Rang auf diese Welt der dunklen Materie herabkommt, um zu verkörpern. Deswegen verneinten sie das irdische Leben von Christus. Sie behaupteten jedoch, dass alle 700 Jahre der Lorbeer wieder blühen wird, was hier die Möglichkeit der Erscheinung eines Geistesblitzes beinhaltet, den die Hindus Avatara genannt haben. Freilich kann diese Anwesenheit nicht andauern, noch für immer sein. Wir sahen dies im ersten Teil dieses Buches. Der Führer war nicht die ganze Zeit über in Hitler. Sein Körper hätte dies gar nicht überstanden. Das große Mysterium konzentriert sich in dem Antrieb der Teilung des orphischen Eies, in der Trennung von El und Ella, in der Teilung von El-Ella und Ella-El. Hat sich dies vielleicht darum ereignet, um den Feind in seinem eigenen Universum zu bekämpfen, das in gegensätzlichen Paaren, in Yin und Yang gespalten ist, wobei der Held die Möglichkeit der Individualisierung, der Auferstehung mit einem Gesicht erhält als Preis für das ungeheure Risiko und Opfer? Auf jeden Fall, das Übel, die wahre Vernichtung, würde sich im Vergessen des göttlichen Ursprungs und des letzten Zieles des Kampfes auswirken, in der Angleichung an den Tiermenschen, an den Sudra, in einen in Schlaf versinken mit der Übereinstimmung für immer in den Getrieben der ewigen Wiederkehr und der endlichen Vernichtung im Nichts gefangen zu sein, aufgesogen im Archetypus, im Demiurg, in dem Einen, um letzten Endes nach allem nichts weiter zu sein als die Nahrung für den Archetypus, für Jehova. Die Helden, die so tief in den Abgrund der Äußerung gesunken sind, waren es zu Anfang nur für sehr kurze Zeit. Es waren die Asen, die Vanen, die Tuatas von Dannan und selbst die Nephilim. Sich der menschlichen Gestalt bedienend, kreuzigte sich der Ase Wotan am Baume Yggdrasil, entsetzend verspürend über das, was er tun müsste, sich zu verkörpern und sei es nur für kurze Zeit zu dem Zweck, den Seinen zu helfen, den Kampf gegen die Nebel des Vergessens zu führen. Der Prozess des demiurgischen Erlöschens hat schon Gefangene gemacht, einige seiner Geisterkrieger, Divyas-Helden, die freiwillig gekommen waren, um zu kämpfen oder zu unterliegen auf dieser Ebene der demiurgischen Ideengestaltung, durch jenes Fenster, topologische Spalte oder Klick der Sinne kommend, das zwei gleichzeitige gegensätzliche Welten trennt. Erinnern wir uns, dass die Pistis Sophia ein weibliches hyperboreisches Äon war, eine Ella, die durch Vernichtung oder Erkennen sich auf einer viel niedrigeren Ebene der Äußerung gefangen fand, ohne je zurückkehren zu können, auf die Gefahr hin, die Minne, die Erinnerung zu verlieren. Bis Christus Wotan kam, um sie zu befreien, mit der Rune Ur der Erinnerung, sie bei ihrer Rückkehr durch die Tür von Venus treten lassend, mit dem magischen Amor. Was danach hier auf Erden geschieht, Vernichtung oder freiwillige Tat, es entzieht sich wieder unserer Kenntnis. Es ist das entscheidende Drama, die Liebe des göttlichen Helden zu der Tochter des Menschen, des Tiermenschen und seine Vermischung, die ihn in einen halbgöttlichen Helden verwandelt, in einen Vira-Helden und ihn für immer im Körper des Erdenmenschen innewohnen lässt.